Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Nicht nur Anarchistinnen sind oft vermummt, auch Messehallen sind es manchmal. Um ein bisschen klarer zu sehen, haben wir uns mit dem Aktionsbündnis Grüne Woche Demaskieren unterhalten. Jo, gerade läuft ja wieder die Grüne Woche und ich sitze hier mit einer Person vom Bündnis Grüne Woche Demaskieren und ich würde erstmal gern wissen, was ist denn das Bündnis Grüne Woche Demaskieren überhaupt? Ja, das ist eine Gruppe von Leuten, die seit der Grünen Woche im letzten Jahr, also 2014, verschiedene Aktionen und Veranstaltungen gegen das gegenwärtige Landwirtschaftssystem machen, eben anlässlich der Grünen Woche und auch gegen die Propaganda auf der Grünen Woche selber. Ja, und wir haben uns also im Herbst 2013 zusammengefunden. Wir sind eigentlich alle Leute, die so einen Tierrechts- oder Tierbefreiungshintergrund haben. Also das ist so unser Schwerpunktthema, aber wir versuchen auch immer andere Problematiken wie Umweltzerstörung oder globale Ungerechtigkeit mit einzubringen in unsere Kritik. Was ist denn so eure Kritik an der Grünen Woche im Speziellen und generell am deutschen und europäischen Landwirtschaftssystem? Ja, die Grüne Woche ist die weltgrößte Messe für Landwirtschaft und Ernährung. Und deswegen denken wir, dass die eigentlich für das gegenwärtige Landwirtschaftssystem steht und gleichzeitig dafür Werbung macht. Also auf der Grünen Woche sind eben ganz viele Veranstaltungen und Ausstellungsstücke und so weiter, die versuchen, die gegenwärtige Landwirtschaft in ein positives Licht zu rücken. Und was wir an der gegenwärtigen Landwirtschaft kritisieren, sind eben drei Sachen eigentlich. Also erstens, dass sie total tierausbeuterisch ist, also dass in der gegenwärtigen Tierindustrie vor allem weltweit Milliarden von fühlenden Individuen unter elenden Bedingungen leben müssen und verstümmelt werden und verletzt werden und transportiert werden und gewaltsam getötet werden jedes Jahr. Und das finden wir schrecklich und daran würden wir gerne was ändern. Und der zweite Punkt ist Umweltzerstörung. Also da sind so Stichworte wie Regenwaldabholzung für Futtermittelproduktion und Biosprit und weitere und Weideland und lauter so Sachen. Und Pestizideinsatz weltweit und Monokulturen und allgemein Landverbrauch durch die gegenwärtige Landwirtschaft und all diese Problematiken. Und der dritte Punkt ist globale Ungleichheit, also dass die Landwirtschaft so wie sie gerade organisiert ist, nämlich marktwirtschaftlich beziehungsweise kapitalistisch und globalisiert, dass sie so eigentlich nicht dem Zweck dient, den sie haben sollte, wie wir finden, nämlich die Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen auf eben gute Nahrungsmittel, sondern im Moment dient sie primär dazu, dass bestimmte große Konzerne und Einzelpersonen viel Geld verdienen. Und es gibt eine Überproduktion einerseits, also es wird viel mehr Essen produziert, als eigentlich gebraucht wird, und gleichzeitig hungern aber knapp 1 Milliarde Menschen weltweit, und das scheint uns sozusagen einfach eine schlechte und zu ändernde Organisationsform der Landwirtschaft zu sein. Ja. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was ihr so letztes Jahr dazu gemacht habt und was ihr dieses Jahr macht, beziehungsweise noch geplant habt? Die Kampagne läuft ja gerade noch. Ja, also letztes Jahr im Januar haben wir einmal Informationsveranstaltungen gemacht zu umweltpolitischem Widerstand und auch zu Tierrechten. Also da gab es eine Lesung von Hilal Seskin zum Beispiel, die Autorin. Und dann haben wir auch Mahnwachen vor den Messeeingängen gemacht, wo wir also Infomaterial an BesucherInnen verteilt haben. Und dann gab es mehrere nicht öffentlich angekündigte Aktionen, wie so eine Kurzbesetzung eines Tiertransporters auf dem Erlebnisbauernhof in der Grünen Woche. Also auf dem steht, wir transportieren Tierschutz. Und ja, da sind zwei Aktivisten draufgeklettert und haben so ein Transvieh runtergehängt. Und es gab auch zwei Kletteraktionen an der Messe, wo Transparente runtergehangen wurden vom Funkturm und von so einem Werbeturm. Ja, das waren, glaube ich, die wichtigsten Sachen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und dieses Jahr haben wir angefangen, in der Woche der Eröffnung der Grünen Woche am 13. Januar eine Aktion zu machen, am Bauernverband in Berlin. Dem haben wir einen Preis verliehen, die Rosa Brille 2015, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Bauernverband massive Propaganda, Marketing, Werbung und so weiter betreibt für das aus unserer Sicht ausbeuterische Tierhaltungssystem. Genau, da ja, gab es eine Kundgebung mit rosa Brillen und Transparenten und der Justiziar hat diese Brille tatsächlich in Empfang genommen, den Preis, und es sind ein paar Medien darüber geschrieben worden. Und dann haben wir wieder an mehreren Tagen und an mehreren Eingängen Mahnwachen gemacht, zusammen mit Animal Rights Watch auch, Arriva. Die hatten zum Beispiel so ein Infomobil mit einer Leinwand an zwei Tagen vorm Nordeingang der Messe. Und dann gab es so als größte, quasi nicht öffentlich angekündigte Aktion, eine Kletteraktion an dem Südeingang der Messe am Samstag, dem 17., also am gleichen Tag, wie die Wir haben Satt-Demo stattfand. Und da haben mehrere AktivistInnen ein 100 Quadratmeter großes Banner runtergehängt, auf dem stand: Fleisch ist immer Mord, Schluss mit der Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt. Ja, und dann gab es noch einen Tierbefreiungsblock auf der Wir haben Satt-Demo, wo Flyer an die anderen DemobesucherInnen verteilt wurden. Und jetzt schauen wir mal, was noch passieren könnte. Also wir haben auf jeden Fall wieder zwei Mahnwachen am nächsten Wochenende und ein Direct Action Workshop, also ein auswärtiger Referent macht zwei Tage Workshop dazu, wie man irgendwie originelle, kreative Protestaktionen durchführen kann am zweiten Wochenende der Grünen Woche. Ja, und morgen treffen wir uns nochmal und gucken, ob wir noch sonst irgendwas machen. Aber wir sind auch alle schon ein bisschen erschöpft jetzt von dem ersten Wochenende. Wie schätzt ihr euren Erfolg so ein, so vom letzten Jahr und von diesem Jahr? Kommt es bei den Leuten an, bei denen es ankommen soll? Ja, schwer zu sagen. Also vor allem, weil die verschiedenen Aktionen ja auch ganz verschiedene Ziele und Zielgruppen eigentlich haben. Also die Mahnwachen und die Flyer an die MessenbesucherInnen finde ich auf jeden Fall sinnvoll, wobei man da tatsächlich nicht so gut weiß, wie viel das die Leute tatsächlich zum Nachdenken anregt. Also wir geben einfach ganz vielen Leuten so zum Beispiel die Geländepläne in die Hand, also wo die sich damit mit denen die sich auf der Messe zurechtfinden können und wo gleichzeitig so ein paar kritische Informationen und Gedankenanregungen drauf sind. Und dann nehmen die halt mit und man kriegt eigentlich kein Feedback dazu, was jetzt daraus für die Leute gefolgt ist. Die größte Resonanz quasi bekommen wir von den LandwirtInnen, die auf die Messe kommen. Also die bleiben öfter bei den Mahnwachen stehen und fangen dann halt Diskussionen an darüber, warum wir gegen Tierhaltung sind und dass es bei ihnen doch den Tieren gut geht und so weiter. Und es gibt auch einige, oder gab jetzt, als ich da war zumindest, einige gute Gespräche eben mit interessierten MessebesucherInnen, ja, die aber dann meistens eben tatsächlich ja schon auf uns zukommen und irgendwie schon eine gewisse kritische Haltung zu dem Ganzen haben. Also inwieweit wir jetzt wirklich die Leute erreichen, die da so spaßeshalber nur Häppchen essen wollen auf der Messe, da bin ich ein bisschen unsicher. Die Rosa-Brille-Aktion dieses Jahr, glaube ich, war so medial ziemlich gut. Also da konnten wir eben mehrere Presseberichte mit unterbringen quasi. Also wir konnten die in mehreren Presseberichten unterbringen. Und wurden dann auch nochmal befragt in so einem Mittagsmagazin auf ARD zu der Tierwohlinitiative, also auf die wir uns da speziell bezogen hatten. Das, glaube ich, also ist in diesem Sinne mediale Resonanz ganz erfolgreich gewesen. Die Banneraktion bisher noch nicht so großartig. Also da gab es eine Agenturmeldung, aber das Bild wurde nur auf Facebook veröffentlicht, da wiederum ganz, ganz oft geteilt und geliked und so weiter. Aber das bleibt dann eher in unseren eigenen Kreisen wieder. Also ja, das heißt, ich würde sagen, so mediale Presseresonanz gemischt und Resonanz bei den Leuten direkt, glaube ich, schon vorhanden, aber ein bisschen schwer einzuschätzen. Und ja, die inhaltliche Begleitung der ganzen Aktion, nämlich die umweltpolitischen Themenwochen, die an der TU stattfinden in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen wie dem TU-Referat für Umweltschutz, glaube ich, heißen die genau. Und auch dieser neuen Gruppe Animal Uni, die finden ziemlich gute Resonanz, habe ich gehört. Ich bin jetzt heute zum ersten Mal bei einem Vortrag, aber die letzten beiden waren auch schon gut besucht und kamen gut an. Ja, und ich glaube, diese Mischung insgesamt, also so Aktionen und Hintergrund, Auseinandersetzungsmöglichkeiten zu bieten, ja, ist schon quasi eine wichtige Sache und dient unseren Zwecken, also so einen kritischen Diskurs anzustoßen und die Messe nicht für sich als Propagandamaschine da so stehen zu lassen. Gleichzeitig muss man eben auch bescheiden sein und sagen, wir sind halt eine kleine Gruppe und wir können gegen diese Riesenindustrie und finanzkräftige Werbemaschinerie der Grünen Woche so viel eben auch nicht ausrichten. Ja. So Kletteraktionen gab es ja in Berlin noch nicht so oft und auch so Lastwagenbesetzungen sind ja eher selten. Wie haben die denn darauf reagiert? Also wie sah so die Repression aus, die ihr da erfahren habt? Also die jetzt bei der Kletteraktion waren die Polizisten schon teilweise ziemlich unfreundlich und auch nicht besonders körperlich rücksichtsvoll, wie ich von den Kletterpersonen gehört habe. Also die haben die schon teilweise und auch ja so rumgeschubst und genau, die eigentliche Räumung wurde gar nicht von der Polizei gemacht, sondern von der Feuerwehr. Also die haben eine Hebebühne da von der Feuerwehr angefahren und haben dann die Leute da runtergenommen, kannten sich offensichtlich auch nicht besonders gut aus, wie so Klettergurte funktionieren und so weiter und haben das durchaus auch nicht ganz ungefährlich gemacht. Und überhaupt ist die Feuerwehr überhaupt nicht dazu verpflichtet, diese Art von Amtshilfe für die Polizei zu leisten. Also die wurden offenbar angefragt von der Polizei, Amtshilfe zu leisten und halt die Aktivisten da runterzuholen. Das müssen die aber gesetzlich nicht machen. Also sie können das, sie können aber auch sagen, nö, ist nicht unsere Aufgabe. Denn die eigentliche Aufgabe der Feuerwehr ist eben, Menschen und Tiere übrigens auch zu retten und Eigentum zu schützen noch. Und Leute, die nicht in Gefahr sind und vor allem sich nicht retten lassen wollen, zu retten, das ist eigentlich passt gar nicht zur Aufgabe der Feuerwehr. Das heißt, die hätten die Aktivisten einfach hängen lassen können und die wären halt irgendwann später bei Einbruch der Dämmerung wahrscheinlich von alleine runtergekommen und waren zu keinem Zeitpunkt, bevor die Feuerwehr da rumgedoktert hat, eigentlich in Gefahr. Ja, als sie dann runter waren und quasi geräumt waren und auch die Leute, die auf dem Dach noch mitgeholfen haben, wurden von denen allen Personalien aufgenommen und es ist damit zu rechnen, dass es Strafbefehle wegen Hausfriedensbruch gibt, ist jetzt meine Einschätzung. Das gab letztes Jahr auch bei mehreren Aktionen. In Gewahrsam genommen wurde aber niemand, also die sind dann alle danach wieder nach Hause gegangen. Ja, ich kann jetzt nicht so einschätzen, wie das im Vergleich zu anderen Städten oder anderen Aktionen so ist. Also es war jetzt nichts besonders Unerwartetes oder so an Repression. Ja, nur abwarten, was dann passiert. Also wer welche Briefe bekommt und so. Ja. Okay, na dann vielen Dank fürs Interview und dann wünschen wir euch noch viel Erfolg bei eurer Woche. Oder bei euren Wochenenden auf jeden Fall. Ja, danke. Leider sind jetzt alle Aktionen schon vorbei. Wer trotzdem mehr wissen will, kann sich ja mal die Seite des Bündnisses zu Gemüte führen. Ihr findet sie unter grüne-woche-demaskieren.de.